Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 1, Vers 23. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Gott segne dieses Wort. Jungfrauengeburt. In diesem Bibeltext hier, Bibelvers hier aus dem Matthäusevangelium, lernen wir mehr über die Jungfrauengeburt, die Geburt von Jesus Christus. Und diese Passage, dieser Vers hier ist, Matthäus zitiert hier aus dem Alten Testament von dem Propheten Jesaja. Ja, Jesaja hat diese Jungfrauengeburt prophezeit und somit erfüllt eben die Jungfrauengeburt hier die Prophezeiung des Propheten Jesaja. Das ist das eine. Wenn ihr noch mehr lesen wollt, also wie bevor Jesus überhaupt geboren wurde, und ein bisschen mehr über seine Kindheit auch, dann geht mal rein ins Lukas-Evangelium, zweites Kapitel. Ja, da lest ihr mehr über die Geburt von Jesus, aber was vorher passiert, ist im ersten Kapitel, Lukas 1. Also lest gerne mal, wenn ihr, ja, nehmt euch die Zeit, Lukas, das erste Kapitel, und das zweite Kapitel nochmal durch. Und da lernt ihr auch noch viel, viel mehr über was hier nun passiert. Worauf kommt es denn an bei der Jungfrauengeburt? Also, Jesus Christus ist durch den Heiligen Geist gezeugt worden. Also nicht so wie mit Mann und Frau, dass sie dann ein Kind zeugen, sondern die Jungfrau Maria war Gottes Vehikel im Dienst Gottes, indem sie sich Gott untergeordnet hat, auch in der Vorankündigung, die ihr in Lukas 1 auch lesen könnt, und wurde dann schwanger durch den Heiligen Geist. Und gab dann Jesus Christus Geburt und hat sich dann um ihn gekümmert, als dass er dann aufgewachsen ist. Und sein Vater Josef auch, ja, Josef und Maria. Und das war's. Das war ihre Aufgabe, sich unterzuordnen, also als Gottes Dienerin. Und darauf kommt es an zu verstehen, dass es auf Jesus Christus ankommt. Denn der Heilige Geist, eben das Empfängnis durch den Heiligen Geist ist wichtig, denn unser Jesus Christ, das ist nur einmal passiert in der Menschheitsgeschichte und es wird nicht nochmal so passieren. Und darauf kommt es an zu verstehen, dass nur dadurch, dass Jesus Christus eben durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, dass er dann ohne Sünde war und dann eben für uns gestorben ist am Kreuz und dann eben wieder auferstanden ist, auch wieder durch den Heiligen Geist, die Kraft und Stärke und durch die Person des Heiligen Geistes, die dritte Person der Dreifaltigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Jesus Christus und Gott Heiliger Geist. Und das ist entscheidend zu verstehen, darauf kommt es an, denn durch dieses wir dann als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen, gehen wir dann wenden uns von der Sünde ab. Der Heilige Geist kommt in unser Leben, in unsere Herzen und leitet uns in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Darauf kommt es an, auf unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und Jesus Christus ist eben für unsere Sünden, für die Sünden aller Menschen gestorben. Aber leider die Bibel sagt uns auch, dass nicht alle zu Jesus Christus kommen. Einige werden Christus ablehnen und dann eben auf Ewigkeit getrennt sein von Gott, von Jesus Christus. Und wir, die wir zu Jesus Christus kommen, können dann wahrnehmen für das, was er für uns am Kreuz getan hat und dann in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen Und er kann dann in und durch uns wirken, ja, durch den Heiligen Geist. Darauf kommt es an. Und Jesus Christus war der Einzige, der in der Lage war, eben für die Sünden aller Menschen zu sterben. Denn das, wir haben hier Jesus Christus als Gott im Fleische. Also sowohl Gott ist Mensch geworden, aber eben trotzdem aber ist immer noch Gott im Himmel sozusagen auch. Ja, also das ist also eben da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Ja? Seht ihr, wie alles zusammenhängt? Also die Dreifaltigkeit. Und Gott der Vater hat in ihm durch Christus Auferstehung bestätigt, dass Christus Werk für alle Menschen, für die Sünden aller Menschen zu sterben am Kreuz, auch Tod, Teufel, Sünde, das Böse für alle Mal, ein für alle Mal besiegt hat am Kreuz, dadurch bestätigt, dass Jesus Christus wieder auferstanden ist. Und die Auferstehung ist eben das ist einzigartig in der Menschheitsgeschichte und das ist das Fundament des christlichen Glaubens. Und es kommt eben nur darauf an zu verstehen, wer Jesus Christus ist, Gott im Fleische und warum er gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben, für meine, für deine, für die Sünden aller Menschen. Und so macht es nur Sinn, sich ihm unterzuordnen. Und darauf kommt es an. Das ist das Entscheidende an der Jungfrauengeburt. Und alles andere darüber hinaus, darauf kommt es nicht an. Und das ist das, was uns die Bibel lehrt. Also geht nochmal rein, lest mal rein im Lukas-Evangelium, erstes und zweites Kapitel. Schaut mal, wie sich das alles zusammenhängt. Und ja, es gibt so vieles, was unser Jesus Christus uns gelehrt hat. Und die ganze Bibel, das Alte und das Neue Testament, das nehmt euch zu Herzen und merkt euch das dann unbedingt. Das Alte und auch das Neue Testament von Anfang bis Ende, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung im Neuen Testament, zeigt und zielt immer auf Jesus Christus. Es geht nur in und immer, immer, immer um Jesus Christus. All die Prophezeiungen aus dem Alten Testament, ja, die Beziehung der Menschen zu Gott, bevor Jesus Christus geboren wurde, nachdem er gestorben ist, auferstanden ist, die Beziehung der Menschen zu ihm danach, ja, die Jünger, Petrus in der Apostelgeschichte, Paulus in der Apostelgeschichte, alle Briefe des Apostel Paulus, die Petrusbriefe, der Johannesbrief, Jakobus, ja, es geht immer nur um die Beziehung der Menschen zu Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt der Bibel. Und darauf kommt es an, das zu verstehen, dass Gott eben mit uns ist, so wie das hier steht, in dem Bibelvers aus dem Matthäus-Evangelium. Und Gott ist mit uns und Gott bleibt mit uns. Wir können unsere Erlösung durch Jesus Christus nicht verlieren, die wir als reuige Sünder zu ihm kommen. Und alles andere ist falsch. Das ist das, was uns die Bibel lehrt und zeigt. Und darauf kommt es an bei der Jungfrauengeburt. Lieber Jesus, wir danken dir, wie du uns gezeigt hast, hier dein Testament gegeben hast, dein Versprechen auch in deinem Wort, wie hier im Matthäus-Evangelium die Prophezeiung aus Jesaja erfüllt wurde, nur durch dich als Gott im Fleisch. Und wir danken dir, Jesus, was du für uns am Kreuz getan hast. Niemand anders ist am Kreuz für uns gestorben, für unsere Sünden, für die Sünden aller Menschen. Und unser Gebet ist, dass alle zu dir kommen, eine persönliche Beziehung zu dir eingehen, unserem Jesus Christus, tagtäglich in dein Wort gehen, die Bibel lesen, dir folgen und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und das geht vor allem durch dein Wort. Du bist das Wort und hast uns dein Wort gegeben. Und wir danken dir hier, dass du uns hilfst, auch zu verstehen, worauf es bei der Jungfrauengeburt ankommt, dass du eben durch den Heiligen Geist gezeugt worden bist und eben dann auch durch den Heiligen Geist wieder auferstanden bist. Das ist ein einzigartiges Ereignis. Und wir danken dir, Jesus, was du für uns am Kreuz getan hast, was niemand anders getan hat, niemand anders tun könnte, niemals anders in der Lage ist zu tun. Du hast es getan durch deinen freien Willen. Und wir danken dir, dass du unser Erlöser bist und wir zu dir kommen können als reue Sünder. Und von jetzt bis in alle Ewigkeit. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.